Die berühmten Fußballmannschaften der TVRK 25. April und Giganza werden am AFC-Pokalturnier teilnehmen. Durch das Los für die Bildung der Gruppen im AFC-Pokalturnier 2017 gehören die beiden Mannschaften mit der mongolischen Mannschaft Erzim zur Gruppe 9 Ostasiengebiet. Am 14. März hat die Mannschaft 25. April Heimspiel und am 17. Mai Auswärtsspiel gegen die mongolische Mannschaft. Und die Mannschaft Giganza spielt am 4. April in der Mongolei gegen die Mannschaft Erzim und am 21. Mai in Pyongyang gegen diese Mannschaft. In Pyongyang findet am 18. April das erste Spiel zwischen den Mannschaften 25. April und Giganza und am 3. Mai ihr zweites Spiel statt.